Provokative. Yeah. Yeah. Ich bin ein bisschen erkältet. Yeah. Die Welt ist verrückt vor Geilheit auf sogenannte Freiheit. Freie Meinung und freier Zeitgeist. Freie Gefühle, freie Religion. Zieh jetzt das scheiß Kopftuch raus und sei frei, sonst gibt's Ärger. Geh ich zu weit, wenn ich solche Dinge sage? Oder braucht man jetzt dafür wieder eine deutsche Fahne? Ich komm nicht hinterher, gib mir mal die Zeitung. Yeah, Nationalstolz als Modeerscheinung. Sowas Wunderschönes hab ich ja noch nie gesehen. Wir haben unseren Stolz zurück. Halt die Schnauze. Von wegen unterdrückte Gefühle befreien. Es gibt einen Grund, warum die unterdrückt sind. Was Aufarbeitung, als wäre alles ausradiert, wenn du dir die Deutschlandfarben in deine Fresse schmierst. Schmink dich ab, ja, ja, hat alles Spaß gemacht. Reg dich lieber wieder drüber auf, dass ich das sagen darf. Deutsch sein. Yeah, wir wollen doch nur alle Deutsch sein. Lasst uns miteinander Deutsch sein. Oder gegenseitig Deutsch sein. Und deine Mutter will jetzt Deutsch sein. Und deine Katze will jetzt Deutsch sein. Komm schon, sag es mit mir Deutsch sein. Ist das Neue Deutsch sein. Ja, ja, und das Problem mit dieser Integration ist dieses Problem mit der Integration. Und alle hören zu, was die schlauen Leute im Fernseher sagen. Es sind vor allem die Türken. Ja, hey, super Ansatz. Und alle fordern Anpassung für ein Miteinander. Aber keiner hat Interesse für den anderen. Beim Döner hat's funktioniert, beim Döner hört's auf. Ich hab gehört, im Koran steht, man liest erstmal das Buch und tu nicht so, als ob dir die deutsche Sprache so wichtig ist. Was willst du, ein Koran in altdeutscher Schrift? Anpassung, Umerziehung, kulturelle Seuche. Ich bin kein Rassist, ich hab sogar türkische Freunde. Schön für dich, warum betonst du das in jedem Satz? Und dass du allgemein nichts gegen Ausländer hast? Was allgemein? Konkret also schon oder wie? Reg dich nicht auf, ist doch bloß Musik. Deutsch sein. Yeah, wir wollen doch nur alle Deutsch sein. Lasst uns miteinander Deutsch sein. Oder gegenseitig Deutsch sein. Und deine Mutter will jetzt Deutsch sein. Und deine Katze will jetzt Deutsch sein. Komm schon, sag es mit mir Deutsch sein. Ist das Neue Deutsch sein.